Jesus, der Regent in seiner Majestät, herrschte lange vor der Schöpfungstat. Seine Welt zollte ihm Hohn, doch er verließ den Thron. Er wurde Mensch und trug die Dornenkron. Er hat den Preis bezahlt mit Nägeln, Kreuz und Schmach, hat uns das Heil gebracht, uns rein gemacht. Kein Opfer war so groß, er gab sich selbst für uns, welch tiefer Liebe, welch hoher Preis. Gottes Sohn kam zu uns, wurde so wie wir, trug die Kleider schwacher Menschlichkeit. Königliches Blut, unschätzbares Blut, floss für unsere Sünden an dem Kreuz. Er hat den Preis bezahlt mit Nägeln, Kreuz und Schmach, hat uns das Heil gebracht, uns rein gemacht. Kein Opfer war so groß, er gab sich selbst für uns, welch tiefe Liebe, welch hoher Preis. Jesus lag gebettet in dem Felsengrab, alles schien so sinnlos und verloren. Doch der Tod musste vergehen und Finsternis entfliehen, als Jesus, unser König, auferstand. Er hat den Preis bezahlt mit Nägeln, Kreuz und Schmach, hat uns das Heil gebracht, uns rein gemacht. Kein Opfer war so groß, er gab sich selbst für uns, welch tiefe Liebe, welch Mut.